satt. Zu viel haben auf G gemacht. Ich habe die Gang geladen und ich schieße aus dem Schiebedach. Rap, Rebel bringt den Oldschool-Rap wieder back ins Geschäft. Sag Hallo zum Chef, hallo. Und die Boulevard berichtet, Rebel Izzy bekommt langsam einen Sonnenbrand vom Blitzlicht. Ich habe das Gefühl, ich katapultiere vom Untergrund zum Ruhm. Ich bekomme einen Höhenflug, mir tut das drumherum nicht gut. Einerseits denke ich mir, bleib lieber chillig. Auf der anderen Seite übertönt das, Sky is the limit. Jede Line hier ist Kingshit, jeder Satz hier ist Macht. Als hätte ich 25 Jahre lang nichts anderes gemacht. Banger rebellieren, seit dem 3.5. steht es in deiner Gegend, in den nächstgelegenen Läden in deiner Nähe. Mein Album ist draußen, der Sound aus dem Viertel. Banger rebellieren, du willst auch, dann marschier mit. Rap Rebel Izzy.